Kundgabe 2758. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1943. Zuführen der Kraft Gottes im Glaubenskampf. Der Kraftstrom, den Gott zur Erde leitet in Form seines Wortes, hat eine außergewöhnliche Wirkung insofern, als dass er mutige und überzeugungstreue Streiter heranbildet, die im kommenden Glaubenskampfe für Gott und seine Lehren eintreten werden, vor aller Welt. Denn um diese Aufgabe erfüllen zu können, um für Jesus Christus als Erlöser der Welt zu streiten, müssen die Gläubigen ganz besonders herangebildet werden, was nur durch das Zuleiten des göttlichen Wortes möglich ist. Der geistige Austausch von der Erde zum Jenseits führt den Menschen in ein Wissen ein, das ihn befähigt, jedem glaubenzerstörenden Ansturm der Welt standzuhalten. Denn wissend muss der Mensch zuvor werden, ehe er den Kampf um den Glauben mit Erfolg durchfechten kann. Dass den Menschen der Jetztzeit jegliches Wissen mangelt, das ist auch der Grund zu ihrer Glaubenslosigkeit und ihrem entgeisteten, gottwidrigen Lebenswandel. Und nur, wenn sich die Menschen bemühen, wieder in das Wissen einzudringen, wenn sie das ihnen dargebotene Wort anhören und danach leben, wird der kommende Glaubenskampf ihnen großen Segen eintragen. Die Welt aber wird rigoros vorgehen gegen alle, die sich einsetzen für den Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt. Und das ist die Zeit der Entscheidung für alle Menschen, die Gott dem letzten Gericht vorangehen lässt, die so bedeutungsvoll ist, dass ein jeder sich kräftigen soll durch die Entgegennahme seines Wortes, um nicht wanken zu werden, so die Entscheidung von ihm verlangt wird. Das reine Wort Gottes ist mit seiner Kraft gesegnet. Folglich wird dem Menschen außergewöhnliche Kraft zugeführt, so er diese benötigt. Er wird ohne Angst und unverzagt reden können und den Gegnern die Wahrheit vorhalten. Er wird durch sein überzeugtes Reden auch von diesen, welche gewinnen für das Reich Gottes. Das heißt, es werden seine Reden überzeugend klingen und Wurzeln schlagen in den Herzen derer, die noch nicht gänzlich verblendet sind. Und diese werden sich wandeln und in das Lager der Gottesstreiter übertreten. Gott weiß um die Willensschwäche der einzelnen Menschen. Und wo er noch eine Seele für sich gewinnen kann, dort leitet er auch den Kraftstrom seines Wortes hin, um ihm Hilfe zu bringen, da er selbst sich nicht entscheiden kann. Und deshalb werden zuvor die Menschen von Gott gelehret, die sich bewusst ihm zur Verfügung stellen und sich dadurch fähig machen für die Lehrtätigkeit, zu welcher Gott selbst sie heranbildet. Sie müssen so unterwiesen werden, dass ihnen alles verständlich ist, dass sie keine Gegeneinwände zu fürchten brauchen, die sie nicht widerlegen könnten. Sie müssen selbst durch den fortlaufenden Unterricht wachsen in ihrem Glauben an die Liebe, Allmacht und Weisheit Gottes, um dann auch überzeugt dafür reden zu können, wenn Gott völlig abgeleugnet werden soll. Der Kampf, den die Welt führen wird gegen die Gottgetreuen, wird in seiner Wirkung abgeschwächt werden, für die Menschen, die in der Wahrheit wohl unterrichtet sind. Denn ihnen fließt unausgesetzt die Kraft aus Gott zu, die sie alles ertragen und überwinden lässt, was auch gegen sie unternommen wird. Und sie nehmen die Kraft entgegen mit seinem Wort, das er zur Erde leitet, jetzt und alle Zeit, auf dass die Menschen erstarken im Glauben an ihn, die sich diesem, seinen Wort, öffnen. Denn seine Liebe lässet nicht ohne Kraft und Hilfe, die für ihn streiten wollen. Amen.